Weil der Tag nie länger wird und Zärtlichkeit nicht den Krieg gewinnt, weil man sich in all den geraden Straßen schnell verirrt. Mach dir keine Hoffnung auf dieser Welt. Du versuchst ein schönes Bild zu malen und weißt nicht, wie man den verfluchten Pinsel hält. Schreien.